wagen, auf ihn magst du es wagen, mit unerschrockenem Mut. Du wirst mit ihm erjagen, was dir ist nütz und gut, was dir ist nütz und gut. Was Gott beschlossen hat, was Gott beschlossen hat, das kann niemand, niemand hindern, aus allen Menschenkindern, es geht nach seinem Rat. Was Gott beschlossen hat, was Gott beschlossen hat, das, das kann niemand hindern, niemand, niemand hindern. Es geht nach seinem Rat.